WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder 1 Uhr Nacht und wir sind da. Ihr seid auch da. Ich freue mich sehr darüber. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Und das heißt, ja, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Mike. Mike ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Mike. Ja, hallo Domian. Hallo Mike, und was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir darum, also ich hatte eigentlich zu dem Thema gestern schon angerufen bei dir. Ich gestehe. Ja, ich bin im Alter von 8 Jahren, es ging bis 9, bin ich mehrmals vergewaltigt und missbraucht worden vom eigentlichen Schulfreund. Mhm. Also den kannte ich damals aus der Schule und der war 14 bis 15, also mit 14 hat das angefangen. Ja. Bis 15 ging das Ganze dann und ja, nach dem ersten Mal hat er mich dann angefangen halt auch irgendwie zu erpressen, so gesehen, so, weil ich wollte das natürlich nicht, ist klar. Mhm. Und er meinte, ja, erzähl das allen und hat mir dann auch, weiß ich, meine ganzen Comic-Hefte weggenommen, meinte, ja, wenn du das mir dir nicht gibst und so, dann erzähl ich das allen weiter. Wie kam denn der Kontakt überhaupt zustande? Ist es doch eher ungewöhnlich, dass ein 8-Jähriger mit einem 14-Jährigen so Freund ist? Ja, ich weiß auch nicht, ganz klar. Damals war der halt irgendwie so, einer von meinen Freunden kannte den. Und dann war der halt ein paar Mal öfters mit dabei, wo wir was unternommen hatten und sowas. Und ja, irgendwann war ich dann mit dem alleine und der war halt auch viel größer und stärker als ich. Und ja, dann hat das Ganze dann angefangen. Ging dann vom 8. bis zum 9. Lebensjahr, wie du gerade sagtest. Ja, genau. Ist es da zum Geschlechtsverkehr gekommen? Zum Analverkehr? Ja. Ja. Mehrfach so. Mehrfach. Du musst das ist ja immer so eine Fragestellung, die einem sofort in den Kopf kommt, wenn einem Kind so etwas widerfährt. Ist ein Kind ja in der Regel sehr verstört. Haben deine Eltern nicht irgendwie irgendwas gewittert? Ja, die haben halt gemerkt, dass ich mich ein bisschen merkwürdig verhalten habe und so. Und ich konnte halt auch überhaupt nicht mehr schlafen und sowas, ne? Mhm. Und es hat aber lange gedauert, bis ich das dann getraut habe, das zu sagen. Also ich habe denen das erzählt. Ach, du hast es erzählt. Ja, ich habe denen das erzählt und mein Vater hat dem dann, ja, so gesehen, was auf die Fresse gehauen, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. War das eine große Überwindung für dich? Ja, das dann extrem, ne? Also es lag die ganze Zeit im Bett, konnte ich schlafen, habe mich von links nach rechts gedreht. So ein schlechtes Gefühl, mein ganzer Körper hat gezittert und gebrannt, also extrem. Ne? Mhm. Also, wie hat denn dein Vater reagiert, als du das gesagt hast, ihm erzählt hast? Ja, die dachten erst so, weil ich irgendwie so angekommen bin, dachten die, ich wollte gestehen, dass ich irgendwie geraucht habe oder sowas. Mhm. Und nachdem ich das dann erzählt habe, haben die das aber sofort akzeptiert und am nächsten Tag ist mein Vater dann gleich mit mir zusammen dahin gegangen und hat dem wohin gegangen? In die Schule, oder? Nee, zu dem nach Hause, also der war in der Nachbarschaft gewohnt. Ach so, ja. Und ja, wie gesagt, dann haben meine Eltern auch gesagt und zu mir, ja, wenn jetzt was ist, also die haben ihn nicht angezeigt oder sonstiges. Ne? Ja, Moment mal langsam, der Vater ist dann da hingegangen, in das Haus der Familie oder in die Wohnung. Nee, der war vorne, hat er gespielt an der Straße. So. Ach so, und was hat dein Vater dann mit dem gemacht? Dem ordentlich welche, also 3-4 Mal so ins Gesicht geschlagen, ne? Ja. Und welche Folgen hat das dann gehabt, dass dein Vater den geschlagen hat? Gar keine. Gar keine. Ist denn, gab es sonst Folgen? Wurde der Junge angezeigt? Weil der Junge war auch erst 14 Jahre alt. Nee, gar nichts. Also der hat auch andere Kinder missbraucht, das weiß ich auch. Haben denn deine Eltern nicht das Gespräch mit den Eltern des Jungen gesucht? Nee. Nee, also der hat einmal... Also für die war das, die meinte so zu mir, wenn ich irgendwas habe und nochmal darüber reden möchte, dann kann ich gerne zu denen hinkommen, aber ist natürlich sehr schwer, in der Situation dann nochmal wieder auf die Eltern zuzugehen und nochmal wieder darüber zu reden. Also ich habe das einmal noch gemacht. Ist es denn dann nochmal passiert? Danach? Nee. Da hattest du Ruhe. Weißt du denn, ob der Junge das bei anderen Kindern dann nochmal gemacht hat? Ja, hatte, das weiß ich auch. Dann wäre es ja schon sinnvoll gewesen, wenn dein Vater damals mit den Eltern des Jungen gesprochen hätte. Dann wäre das ja viel effektiver gewesen, als dem nur eine zu scheuern. Ja, so, ich war als Kind, ich habe da mich gefreut, dass das erstmal vorbei natürlich, war. Ne? Na klar, sicher, na, selbstverständlich. So, also wie gesagt, ich war noch so jung, ich war 8 oder 9, ne? Also wie gesagt, mit acht angefangen, ging halt bis 9. Und der hat ja auch voll die extrem Spätfolgen gehabt, ne? Also ich konnte kein richtiges Sexualleben dadurch führen, ganz lange, bis ich so, sag ich mal, 23, 24 war und habe auch angefangen, Drogen zu nehmen und sowas. Du sagst, ja. bis du 23 wurdest, konntest du keine Sexualität leben. Wie kam es, dass du dann Sexualität leben konntest? Ich habe den richtigen Menschen gefunden, dem ich halt vertrauen konnte und den ich auch wirklich liebe. Und mit der Person bin ich auch immer noch zusammen. Also du warst gar nicht in therapeutischer Behandlung irgendwo? Nee, gar nicht. Das war auch irgendwie sehr fatal war so im Nachhinein, weil wenn man das alles für sich selber so lange ausmacht, ist das schon sehr hart. Eigentlich hätten deine Eltern ja mit dir irgendwo hingehen müssen damals. Ja, klar. Das werfe ich dir auch heute noch vor. Ja. Aber die, das ist halt ein Thema, das ist irgendwie so, da redet man halt bei uns in der Familie nicht drüber. So, ne? Ja, ist klar. So, wenn man das dann irgendwie, ich habe das immer gesagt und so, dann hatten die mal gesagt, ja Mensch, weil ich auch meine Lehre abgebrochen habe zweimal. Und wie gesagt, Drogen und sowas. Ne? Und ach, die sahen gar nicht den Zusammenhang zwischen dir. Nee, habe ich doch zu denen gesagt. Ich so, ja, was meint ihr denn, woher das kommt? So, ne? So, und dann meinte ich, ja, bla bla. Und meinte, ja, das kann ja damit nichts zu tun haben. Das ist ja schon so lange her und so. Und ja, wie gesagt, ne? Und das Schlimme ist, ich sehe den ja noch bei uns manchmal in der Ortschaft, so, weil der hat irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der ist ein bisschen geistig zurückgeblieben oder sowas. Und der wohnt halt immer noch bei seinen Eltern da. Wie ist denn das, wenn du dem auf der Straße begegnest? Ja, am liebsten will ich ihn umbringen. Meinst du, der hat das noch auf dem Schirm, dass der es gemacht hat, ne? Der wird das noch wissen. Ja, ich weiß nicht, also so, ich sag mal, also damals, wie ich so klein war, zu dem, wie ich jetzt aussehe, habe ich mich schon ziemlich verändert, ne? Also ich glaube nicht, dass er mich noch wiedererkennen würde. So, aber der sieht halt immer noch fast so ähnlich aus wie damals. Und, also wie der letzte ist irgendwann, ich weiß gar nicht so lange her, ein paar Monate, der ist auf der Straße gefahren mit seinem Fahrrad, und das war halt so eine, ja, Durchfallstraße, ne? Das war ziemlich belebt und ich hätte ihn am liebsten in meinem Auto, weil ich genau hinter dem war, ich bin am liebsten übergefahren. Ich habe mich gerade noch zusammenreißen können, dass ich nicht mit dem Lenker einmal rübergerissen habe, so, ne? Wie ich Hat der damals, das waren ja immerhin 2 Jahre, wo das passierte, hat er dich verletzt? Das muss dir doch sehr weh getan haben damals. Es ging nicht 2 Jahre, es ging 1 Jahr, so, ne? Aber wie gesagt, es hat mit 8 angefangen und bis ich dann 9 wurde, dann hat es irgendwann aufgehört. Mhm. Aber es war jetzt nicht, also ich glaube, der hat mich 5, 6 Mal oder so missbraucht, so richtig. Und es ging, es tat zwar weh und sowas, aber ich habe jetzt nicht irgendwie geblutet stark oder sowas. Also das war noch, also halt klar waren Schmerzen bei natürlich. Jetzt, ne, also. Sagst du, Gott sei Dank hast du durch eine Liebe, hast du das offensichtlich überwunden? Ist es so, dass du es wirklich überwunden hast oder beschäftigt es dich schon? Ja, klar beschäftigt mich das. Also sagen wir mal so, Domian, ich weiß, ich habe meine ganze Jugend, ich habe extrem damit zu kämpfen gehabt. Ne? Ich habe irgendwann, wie gesagt, angefangen halt auch, wie gesagt, mit Drogen und so, ne, und auch nicht wenig. Das habe ich aber auch selber geschafft, damit aufzuhören. So, und wie gesagt, das ist dann halt auch durch meine Frau so passiert, ne? Wie gesagt, die habe ich dann kennengelernt und die hat mir dann halt so einen Halt im Leben gegeben, ne? So einen Punkt, wo ich mich dran festankern konnte. Okay. Manchmal ist die Liebe die beste Therapie für alles Mögliche, ja. Das heißt, wie gesagt, das ist extrem hart, ne? Das Ganze. Ja, aber das heißt, du hast jetzt auch kein Interesse, nochmal irgendwie psychologisch, therapeutisch daran zu gehen. Also so eine Therapie und so, wie gesagt, also eigentlich habe ich das Ganze für mich selber ausgemacht. Okay, hat zwar 15 Jahre gedauert oder so, aber... Ja, aber ist auch okay, dann muss man da auch nicht weiter dran rühren, dann ist es ja dann auch... Ja, also wie gesagt, ist jetzt schon, dass ich jetzt mit dir so drüber rede, ist eigentlich auch schon ein ziemlich großer Schritt für mich so, dass ich das mache, weil ich habe vorher eigentlich erst mit einem Menschen so außer meinen Eltern darüber gesprochen, das ist halt jetzt meine Frau, ne? Und ja, wie gesagt, ich habe gestern das die Show von euch gehört und da war so ein Mädel, glaube Laura, 22 war die und dass das Ganze wieder so ein bisschen hochgekommen, weil die auch noch so jung war und sowas und dann auch mit keinem drüber geredet hat und sowas, ne? Also ich freue mich über das Vertrauen, das du zu uns hast, dass du dich hier gemeldet hast und ich freue mich noch mehr, dass du das im Griff hast und dass du jetzt ein gutes Leben führst. Ja, das führe ich jetzt. Das ist wirklich sehr, sei dir von Herzen gegönnt. Ja, danke, Domian. Ich finde auch ganz ehrlich deine Sendung, ich muss auch mal sagen, ich finde das ganz toll so. Ich höre die wirklich ganz oft und wirklich gerne. Meistens auch, weil ich dann Feierabend zu der Zeit habe und so. Und ich finde das immer toll, wie du mit den Leuten umgehst und das Ganze machst und so. Und es hat mir auch in vielen Sachen geholfen, weil ich auch Leute gehört habe, die Geigenprobleme hatten und sowas teilweise. Und wie gesagt, also jeder, der irgendwie vielleicht auch sowas mal miterlebt hat, so, ne, auf jeden Fall das Ganze therapieren lassen. Ja. Also so wirklich mit jemandem drüber reden, der sich damit auskennt. Ja, und wenn man sowas mit sich selber ausmacht, ist das wirklich schlimm. Mike, vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Liebsten. Ja, danke schön, Julian. Sehr schön, sehr nett, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist der Gerd. Und der Gerd ist 60. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Gerd. Kannst du mich gut verstehen? Ja, ich kann dich verstehen. Bist du krank? Ja, ich habe Krebs gehabt. Ja, was für einen Krebs hattest du? Bitte? Was für einen Krebs hattest du? Ein Platten. Epithelkarzinom hinter dem rechten Auge. Kannst du noch gucken oder hast du dein Augenlicht verloren? Das Auge ist komplett weg. Die Nase ist komplett weg. Der Oberkiefer ist komplett weg. Die Zähne sind weg. Daher fällt dir das Sprechen auch schwer, weil alles so verändert ist und weg ist. Ja. Das heißt, dein Gesicht ist nicht mehr das Gesicht, was es früher mal war. Mein Gesicht ist eine Katastrophe. Von vorne kann ich mich akzeptieren, aber wenn ich mein seitliches Profil sehe, das ist für mich eine Katastrophe. Du sagtest, der Oberkiefer ist auch weg. Ja. Und die Nase? Auch komplett. Auch komplett. Und zwar genau vor 2 Jahren stand ich vor der Entscheidung, auch jetzt so 4 oder 5 Wochen vor Weihnachten, hat man mir im Klinikum gesagt, ich muss die Operation machen jetzt. Ja. Ich kann nicht in 7 Monaten kommen und sagen, ich habe es mir überlegt, ich will es jetzt machen. Also, wenn ich hatte keine längere Bedenkzeit. Ja. Wenn du es nicht gemacht hättest, wärst du gestorben. Bitte? Wenn du es nicht gemacht hättest, ja, wärst dann wäre es nicht mehr gegangen. Ist der Krebs denn jetzt ganz weg? Der ist ganz weg. Also ich bin im August, hatte ich noch mal eine OP. Und davor wird ja eben logischerweise ein CT gemacht, da war alles okay. Und das Wichtigste ist ja, dass das Implantat gesund bleibt. Was ist jetzt genau das Implantat? Und du musst dir vorstellen, der Oberschenkel, da wurde das Implantat rausgenommen, ungefähr 25, 30 Zentimeter Muskel wurde ins Auge über die Nase eingenäht. Und aus der Wade wurden Venen auch noch verpflanzt. Ich glaube, wir ermessen, was das für ein dramatischer Eingriff bei dir war. Ja, vor allem, weil das Auge gesund war. Mit dem anderen Auge kannst du aber noch sehen. Ja. Ja. Hast du Schmerzen zurzeit? Ja, immer. Im Gesicht? Ja, da wo das Auge war, das ist Wahnsinn. Nun ist das so ein dramatischer Eingriff gewesen, der dir das Leben gerettet hat. Ja. Bist du heute froh, dass du diesen Eingriff hast machen lassen? Nein. Das kommt drauf an. Es gibt Zeiten, dann denke ich, hätte es mal nicht gemacht. wenn ich überlege, wie ruhig meine Mutter eingeschlafen ist, mhm, und wie lange ich schon kämpfe und immer wieder und immer wieder. Mhm. Das heißt, da gibt es schon Momente, wo du denkst, ich wäre lieber tot. Ja, ja, klar. Das sage ich aber auch genau so im Krankenhaus. Mhm. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Und dann ist ja klar, dann ist ja Alarm, ne? Mhm. Dann sagen die, du bleibst jetzt hier. Mhm. Das würde ich auch machen. Aber ich kann niemanden anrufen, der dann mal meine Sachen packt und mir was bringt, weil ich alleine bin. Du lebst alleine? Ja. Hast du Kinder? Nein. Gibt es noch Menschen, die zu dir gehalten haben nach der schweren Krankheit? Nein. Du bist ganz alleine? Die Einzige, die mich noch, ja, meine Mutter war das. Aber die konnte das nicht mit ansehen mit mir. Die konnte das nicht akzeptieren. Und dann ist die Mutter auch gestorben. Ja, das hat sie. Sie konnte auch, wenn sie hier in meiner Wohnung war, die saß wie auf heißen Kohlen und sie musste gehen. Das heißt, du hast selbst so ein ungeheures Schicksal zu tragen und dann stirbt auch noch deine Mutter. Ja, am 22. Januar. Und ich habe dann, ja, weil ich verzweifelt war, ich wusste ja nicht, meinen Cousin angerufen. Und der hat mir dann geholfen, mit seiner Tochter die Wohnung zu räumen, etc. Mhm. Aber du hast für dich noch eine eigene kleine Wohnung. Ja, ja. Mhm. Kannst du denn, so was man so im Haushalt zu erledigen hat, kannst du das alleine erledigen? Ja, das geht schon. Ich habe, der Pflegedienst kommt zu mir, und jetzt kommt jeden Tag die Schwester gucken, ob die Entzündung zurückgeht. Das wird versorgt. Ja, wo ist denn die Entzündung? Im Gesicht. Im Gesicht. Mhm. Ich habe, ach, das habe ich vergessen zu sagen, im August bei der Operation, da wurden 2 Schrauben ins Auge, in den Knochen gebohrt und 4 da, wo die Nase, also wo noch Knochen übrig ist, damit später die Epithese, also das neue Auge und die neue Nase, das hält er dann durch Magnete. Mhm. Ne? Traust du dich, auf die Straße zu gehen? Ja. Ja. Wie reagieren die Leute auf dich, wenn die dich sehen? Ich muss sagen, sehr, sehr positiv. Mhm. Das ist ja schon mal schön zu hören. Vor allen Dingen, ich bin auch von Anfang an, anfangs musste ich ja praktisch mit einer Gesichtsmaske rumlaufen. Die Leute, anfangs waren, ja, die Leute trauen sich auch nicht, die denken ja wunders was. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich habe Krebs, ich habe keine ansteckende Krankheit. Mhm. Ne? Gibt es jetzt Momente, du hast es ja gerade schon angedeutet, ja, wo du kurz davor bist, dir das Leben zu nehmen? Nein. Nein. Das sind so Momente, die kommen einfach. Mhm. Und da kann, ja, da wird jeder, der Krebs hat oder hatte oder so eine schwere Krankheit hat, der wird mich verstehen, dass solche Momente kommen, auch wenn man sie nicht sagt. Mhm. Das hat man einfach. Nun ist alles ist extrem schwer in deinem Leben und kompliziert. Ja. Was gibt dir Freude? Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe im Moment, das ist so eine kleine Anekdote, ich will auch nicht zu lange euch aufhalten. Nein, nein, du bist sehr willkommen. Erzähl mal. Ich habe, meine Eltern sind geschieden. Mhm. Und mein Vater ist, als ich 6 Jahre alt war, wieder in die Ostzone, also in die ehemalige DDR zurück. Und hat da ich habe da zwei Halbschwestern. Ja. Und eine von denen hat über den Computer, Google, was es alles gibt, meinen Namen, hat mich rausgefunden. Mhm. Und die hat mit mir Kontakt aufgenommen. Mhm. Das war ganz toll, aber ich wollte gerne nicht sagen, dass ich Krebs habe. Mhm. Und dann hat sie mir ihre Telefonnummer gegeben und in meiner Aufregung habe ich die falsch aufgeschrieben. Ach. Und dadurch, dass sie geheiratet hat, ist der Name ja verloren gegangen. Das heißt, du kannst die gar nicht ausfindig machen? Nein. Sie hatte dich angerufen. Ja. Und dann hast du die Nummer falsch aufgeschrieben. Ja. Und du hast dich nicht zurückgemeldet. Aber dass sie sich dann nicht nochmal gemeldet hat. Ja, sie hat sich gemeldet am 31.12. Mhm. Und am 30. Dezember hatte ich die letzte Bestrahlung vor Leo. Großen Operation. Mhm. Und ich sind vier Silvesterabend, ich hatte Silvestergeburtstag. Und das Telefon geht und ich höre laute Musik. Und ich war von der Bestrahlung alles so geschafft. Mhm. Ne? Mhm. Und da sag ich so, entschuldigen Sie bitte, belästigen Sie mich nicht. Und sie hat dann so, ich bin doch dein Halb, da liegt, habe ich aufgelegt. Mhm. Und das war ein Missverständnis und ja, sie ist jetzt. Ja, und ich wollte direkt zurück anrufen, weil ich habe ja keine Nummer. Mhm. Sag mal, wo wohnt denn deine Halbschwester? Das muss in der Nähe von Gotha. Von Gotha. Wie heißt denn deine Halbschwester mit Vornamen? Iris. Wie? Iris. Ja. Ich überlege gerade, vielleicht hört uns ja in der Nähe von Gotha eine Iris zu und die erkennt dich jetzt wieder und dann versteht sie, was für ein Missverständnis das ja. war und dann könnte die Iris dich ja nochmal anrufen. Ja. Da würdest du dich ja sicher sehr drüber freuen. Ja, das wäre der absolute Wahnsinn. Weil ich habe hier auch noch zwei Schwestern, aber die sind für mich, als wenn die nicht da sind. Mhm. Ja. Hat das mit der Krebserkrankung zu tun? Nein, das war vorher schon so. Sag mal, Gerd, was machst du den Tag über? Du hast Schmerzen, du lebst so, wie du es beschrieben hast. Was machst du den ganzen Tag über? Der Tag ist für mich die Nacht. Und die Nacht ist für mich der Tag. Ich habe das komplett umgedreht. Warum? Ich kann nicht den ganzen Tag nur Fernsehen gucken. Mhm. Und durch die Schmerzen und den Morphium bin ich dann froh, wenn ich mal schlafen kann. Ja, aber was machst du denn dann die ganze Nacht, wenn du auf bist? Dann gucke ich Fernsehen. Dies, andere Sachen. Mhm. Mhm. Ja. Was ist jetzt deine Hoffnung, Gerd? Meine Hoffnung ist, dass mein Gesicht wiederhergestellt wird. Wir haben auch schon ein Auge ausgesucht. So witzig ist das. Ja. Ja. Mhm. Also die Chance besteht, dass das einigermaßen ansehnlich wird, das Gesicht wieder. Ja, die sagen zu mir, das wird super. Dann wünschen wir dir so sehr von Herzen, dass du ein Gesicht wieder bekommst. Ja. Und vor allen Dingen, dass die Entzündungen und die Schmerzen weggehen. Ja. Das wäre ja ein großer Schritt wieder zu einer Lebensqualität für dich. Ja, das ist auch, was mich so lahm macht. Mhm, ne? Ich verstehe. Weil ich könnte mit dem Rollator, andere sagen, geh doch mit dem Rollator spazieren. Mhm. Ja, aber dann gehe ich raus und 100 Meter entfernt, da trifft der Hammer mich. Dann kann ich nicht weitergehen, dann muss ich wieder reingehen. Also der Hammer trifft dich mit die Schmerzen. Die Schmerzen, ja. Und du nimmst schon starke Schmerzmittel. Ja. Aber die Hoffnung besteht auch, dass man die Schmerzen in den Griff bekommt, oder dass die zurückgehen? Ja, das ist wie so ein Phantomschmerz. Ach so, ich verstehe. Also man hat mir das erklärt, wie ein dickes Kabel. Man durchschneidet das und jedes Kabel sucht das andere Ende, ne? Ich verstehe, das ist wie, vielleicht ähnlich wie bei Amputationen. Ja. Ach, lieber Gerd, ich wünsche dir so von Herzen, dass es dir bald besser geht. Das wird schon. Und ich wünsche dir, dass die Iris in der Nähe von Gotha sich meldet. Ja. Liebe Iris in Gotha, wenn du uns zuhörst, hier ist der Gerd. Der Gerd hat es nicht böse gemeint. Ruf ihn doch bitte nochmal an. Ja, und ich heiße richtig Gerhard. Gerhard, okay. Und mein Vater hieß genauso. Das ist ihr Vater. Das wird sie jetzt schon kapiert haben, falls sie uns zuhört. Dann war das schon klar. Ne? Weißt du, die guten Wünsche, dass du ein Gesicht bekommst und dass du ohne Schmerzen bist, das weiß ich. Das sage nicht nur ich im Moment, sondern ganz viele andere Leute auch. Ich glaube, alle Menschen, die uns jetzt zuhören und zusehen. Ja, ich denke auch, dass es ist, ich möchte nur eins sagen. Man darf, ist egal wie es kommt, auch so tragisch, wie es sich jetzt alles anhört, auch dass ich allein bin. Ich will nicht rumjammern. Nein, so bist ich du Ich will nicht. Damit nur sagen, Leute, lasst den Kopf nicht hängen. Nein, du hast überhaupt nicht jammerig geklungen, Gerd. Hundertprozentig nicht. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und das Vertrauen, dass du uns hier von dir erzählt hast. Ja, ich hoffe, ihr habt mich gut verstehen können. Wir haben dich wunderbar verstehen können. Okay. Und nochmal alle guten Wünsche von uns allen. Dito. Dankeschön. Okay. Tschüss, Gerd. Tschüss. Wir machen weiter mit Melissa. Und Melissa ist 22. Guten Morgen, Melissa. Hallo, Domian. Hallo, Melissa. Um was geht es denn bei dir? Also, ich weiß nicht, ob man an meiner Stimme schon hört. Ich bin vielleicht nicht die allergewöhnlichste Melissa für alle. Also, ich empfinde mich als nicht. Ich bin transsexuell. Ja, die Stimme ist eine nette Stimme, ne? Keine besondere. Das ist nett, das mal zu hören. Also, das heißt, transsexuell, du bist im Körper eines Mannes geboren? Genau, ja. Und hast den männlichen Körper noch im Moment? Ja. Ja. Ist es noch nichts gemacht worden? Nein, ich gehe zwar schon zum Psychologen, aber nein, es ist noch nichts in dem Sinne gemacht worden. Wenn ich dich auf der Straße sehen würde, würde ich zunächst denken, du bist ein Mann. Naja, das kommt drauf an, weil die Schule hat das bisher immer boykottiert, hat gesagt, nein, das ist Sex, das hat mit dem Schlafzimmer zu tun, was ich nicht verstehen kann, weil das ist eine Identitätssache. Moment, die Schule, das heißt, du gehst noch zur Schule? Genau, ich bin von Geburt an körperlich behindert. Mhm. Welche körperliche Behinderung hast du? Eine spastische Tetraplegie und eine spastische Diparese, also eine Lähmung der alle vier Extremitäten. Ich kann zwar laufen, aber nur am Rollator. Ah, verstehe. Und du gehst in eine behindertengerechte Schule? Genau, aber die ist auch für Nichtbehinderte. Aber die Überzahl ist halt behindert. Okay. Und in dieser Schule akzeptiert man keine transsexuellen Menschen? Nö, dann wird dann gesagt, das fand ich am geilsten, ne, meine Lehrerin. Ich sag ja auch nicht, ich mache jeden Montag mit meinem Mann Sex. Oder was ich mit ihm im Bett mache. Und dann denke ich mir so, hallo Leute, es ist eine Identitätssache. Und jetzt mal als Beispiel, wenn dann einer kommt und sich gegen Schwarze äußert oder auch gegen Behinderte, das ist für mich das Gleiche. Ich finde das alles abscheulich. Also wie war das denn? Du bist jetzt 22. Wie alt warst du, als du in der Schule gesagt hast, ich bin eigentlich von der Identität her eine Frau und möchte auch Melissa genannt werden? Wie alt warst du da? 16. Das heißt, du führst jetzt einen sechsjährigen Kampf in der Schule, dass man dich akzeptiert? Ja, ich habe auch schon einmal wechseln müssen, weil ich gemobbt wurde, weil die Leute auf mich gespuckt haben, weil die Leute mich mit einem Messer bedroht haben, geschwuchtelt, ich schlitz dich auf und ja. Man könnte ja sagen, du hättest es ja gar nicht da sagen müssen, aber ich verstehe natürlich, du wolltest in der Schule auch als Mädchen angesprochen werden. Ja. Das war der Grund, weswegen du das gesagt hast. Ja, Ja, ich habe dann ja auf einmal Ohrringe gekauft, als wir shoppen waren mit denen an, und habe mich dann so nach und nach verändert. Und ich bin ehrlich gesagt entsetzt, dass man in der heutigen Zeit auf einer Behindertenschule oder einer gemischten Schule, wie auch immer, dass die Lehrer so reagieren, wie du es gerade gesagt hast. Es gab eine einzige Ausnahme. Einen einzigen Lehrer, der da voll hintergestanden hat. Und ich will das jetzt gar nicht im Detail erzählen, aber was das vielleicht erklärt, ich bin auch als Kind fast sexuell missbraucht worden. Und diese Erlebnisse, dass dann immer wieder Jungs kamen, hey Baby, gefällt dir das und so, die machen dann Witze darüber und so. Hm. Und das löst dann das andere immer wieder aus. Und ich habe dann viel geweint und die haben mir erst verboten, transsexuell zu sein. Und dann, wenn ich immer geweint habe, haben sie gesagt, sie wollen das nicht mehr, dann haben sie versucht, mich loszuwerden. Kleidest du dich jetzt schon als Frau? Also ich würde es auch gerne privat machen, aber ich lebe zurzeit noch bei meiner Mama, weil ich ja auch auf Pflege angewiesen bin. Ja. Und ich kleide mich jetzt nach sehr langer Zeit am Montag wieder als Frau. Ich bin jetzt noch krankgeschrieben. Mhm. Ja. Und das und ist kleide mich als erstes Mal wieder seit langer Zeit in der Schule, in der ich jetzt bin, zum ersten Mal als Melissa. Ist es denn so, dass es jetzt in der Schule ganz aktuell akzeptiert wird? Ja, aber auch nur, weil ich einen Selbstmordversuch hinter mir habe. Ja, so drastisch zu solchen drastischen Mitteln muss man da greifen. Ja, und es ist dann halt auch noch rausgekommen, ich habe ja gesagt, ich habe einen Lehrer, der das immer akzeptiert hat, der eine ganze Unterrichtseinheit gecancelt hat, um mit mir zu reden. Und ich bin auch in ihn verliebt und er weiß das jetzt auch, weil ich die Tabletten genommen habe und gesagt habe, hören Sie zu, es ist so und so, ich liebe Sie und so. Und diese ganzen Vorkommnisse haben die Schule enorm unter Druck gesetzt und jetzt hat sie nachgegeben. Ich hoffe, dass die Sache mit dem, dass du jetzt nicht mehr weiter so verliebt in den Lehrer bist. Denn das, also, bin ich schon noch, aber ich weiß, ich habe schon immer gewusst, dass das keine Zukunft hat und dass es nicht gut ist, aber ich konnte nichts dagegen tun, es waren halt Gefühle. Okay, verstehe. Wie lange musst du denn noch zur Schule gehen? Bis 2017. Bis 17 noch. Und dann endet das mit welchem Abschluss? Fachabi. Fachabitur. Es ist auch, ich wurde nur noch nicht eliminiert, weil ich sehr gut in der Schule bin. Also ich will jetzt nicht von mir angeben oder erzählen, aber es ist so. Das ist der einzige Grund, warum ich noch nicht beiseite geschafft wurde. Wie geht denn du lebst bei deiner Mutter, wie geht deine Mutter mit deiner Transsexualität um? Oh, naja, gar nicht. Also jetzt nach langer Zeit erlaubt sie es, dass ich jetzt wenigstens in der Schule bin, aber sie schämt sich total. Wir sind Iraner, also ich bin Iranerin und obwohl meine Mutter jetzt keine strenge Muslimin ist und sich auch schminkt, kein Kopftuch trägt und so, das ist ganz furchtbar für sie. Sie hat da ganz massive Probleme mit. Sie nennt mich auch nicht Melissa. Hat mich schon eine Schwuchtel, eine Schlampe genannt. Also sie spricht dich mit deinem Männernamen an. Ja, genau. Ja. Das tut sehr weh, aber das lernt man irgendwann zu akzeptieren. Ich meine, als ich ein Kind war, hat sie meine Puppen weggeschmissen. Ja. Hast du auch Geschwister noch? Ja, einen Bruder. Lebt der auch bei euch? Zurzeit, ja. Und wie stellt der sich da? Was sagt der zu dir? Ist ihm egal. Also weder schlecht noch gut. Und so nach dem Motto, ist deine Sache. Und zu dem Vater habt ihr keinen Kontakt? Doch, hab ich. Aber als ich damals missbraucht worden bin, hat er unter Alkoholeinfluss gesagt, du bist ja so eine Transsexuelle und vielleicht hast du das ja auch selbst gewollt. Und seitdem ist das Verhältnis echt. In welchem Alter ist denn dieser Missbrauch passiert? 15. Und da hattest du das schon in der Familie gesagt, dass du transsexuell bist? Mit 3. Ich habe meine Mutter wirklich mit 3 gefragt, Mama, warum bin ich kein Mädchen? Das ist erstaunlich, ne? So früh, dass man das dann schon so merkt. Ich habe mir Hosen über den Kopf gestülpt und meiner Mama gesagt, das wären meine langen Haare, habe ihre Lippenstifte schon benutzt, als 2. Ist dein großer Wunsch, irgendwann eine Geschlechtsumwandlung zu machen? Oh ja. Das heißt, also da muss man... ich werde das 2017 angehen mit Hormontherapie. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht sexuell missbraucht worden in dem Sinne, dass jemand in mich eingedrungen ist, aber er wollte halt, dass ich ihn mit der Hand befriedige oder hat mich dazu gezwungen und hat dann versucht, mich zu vergewaltigen. Aber in dem Moment habe ich so eine innere Kraft in mir gespürt und mich gewehrt. Mhm. Und er hat mich zweimal angefallen, aber ich habe mich beide Male entreißen können. Das heißt, Melissa, du hast auch ein sehr schweres Leben, höre ich. Du hast schon viel mitgemacht, du hast eine Behinderung, du bist aufgrund der sexuellen Identität hin und her gerissen, wirst in der Schule gemobbt. Und da stehen dann auch noch schwierige Jahre dir bevor, bis du vielleicht zu dem Ziel kommst, das du dir wünschst, irgendwann. Ja, ja. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es irgendwann klappt und ich bin auch froh, dass meine Familie das jetzt so einigermaßen duldet. Also ich meine, hast du denn sonst einen Verbündeten, eine Freundin, einen Freund, der dir zur Seite steht? Ja, die haben sich nach dem Selbstmordversuch alle abgewandt. Die haben gesagt, pass auf, Melissa, das geht nicht so weiter und wir können dich nicht mehr tragen, das geht nicht. Mhm. Also ich hatte den Lehrer, der war immer für mich da, aber im Moment bin ich eigentlich ganz alleine. Mhm. Ich schlage vor, dass wir dich gleich mal zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Claudia. Vielleicht kann sie dir auch noch ein paar Kontakt- oder Selbsthilfegruppen von transidentischen, transsexuellen Menschen geben. Hast du schon Kontakt zu anderen Betroffenen? Nur jetzt über das Internet. Okay, wir gucken mal, was... Ich habe auch überlegt, ob ich bei dieser Sendung bei RTL 2 Transgen damit mache, aber dann habe ich mir gedacht, das ist oft geskriptet und nicht echt und ich will meinen eigenen Mitmenschen nicht antun. Ich würde jetzt auch mal sagen, erstmal die Hände davon. Sehr respektvoll wird man sich ja doch mit den Menschen nicht umgehen. Ich sag's mal so, vielleicht tue ich den Kollegen unrecht. Ja, so als Schauattraktion. Ja, genau, ganz genau. Ich würde, wäre auch erstmal froh. Davor hat mich auch der Lehrer gewarnt. Ja. Mach du mal deine eigene Sache, deinen eigenen Weg und vielleicht können wir dir jetzt gleich noch etwas helfen, das würde mich sehr freuen. Übrigens, Domian, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, du machst das ganz toll und dass du dir immer Zeit nimmst für die Leute und ich habe da großen Respekt vor dir. Ich danke dir und ich habe auch großen Respekt vor dir, dass du dein Ding da so durchziehst, was schon eine harte Nummer ist. Also da habe ich Respekt vor. Ja. Liebe Melissa, du legst bitte auf und die Claudia ruft dich gleich an, okay? Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen, Domian. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1:37 Uhr. Ich möchte mal gerne, das mache ich jedes Jahr an dieser Stelle, was Privates sagen. Heute, jetzt gerade vor 2 Stunden, ist meine alte Mama in ihren Geburtstag hineingekommen. Sie wird 83 Jahre und ich möchte ihr an dieser und von dieser Stelle aus sehr, sehr herzlich gratulieren und dir alles Gute wünschen und viel Gesundheit, auf dass wir noch viele, viele gute Jahre miteinander verbringen können. Also herzlichen Glückwunsch. Hier ist Birgit. Birgit ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Birgit, um was geht's bei dir? Ja, es ist also so, dass ich bei mir ein Phänomen festgestellt habe. Und zwar, wenn ich bestimmte Bewegungen machen soll mit den Füßen, mit den Beinen. Ich habe ein bisschen Probleme mit Koordination in diesen Geschichten. Ja. Und dann geht das 2, 3, 4 Mal, aber bei mir schleifen sich diese Bewegungen nicht ein. Mhm. Normalerweise würde man sagen, wenn man etwas wiederholt, dann weiß man irgendwann, wie es geht und kann es dann. Und das ist bei mir genau Gegenteil der Fall. Wie lange ist das denn schon so? Also mir ist es aufgefallen, ich hatte 2005 eine Kopf-OP, weil ich eine Stenose hatte an Hirngefäß und da ist praktisch ein Bypass gelegt worden und danach sind diese Sachen aufgetreten. Aber was jetzt für mich, also das, dieses Phänomen halt ist, dass wenn ich sag jetzt mal etwas über Stress durch diese Situation bin, ich dann nicht mehr im normalen Deutsch spreche, sondern wenn ich Deutsch sprechen will, entweder stotter oder weil ich nicht stottern will, dann in so einen englischen Slang verfalle. Ach. Wo ich dann die Grammatik total verdrehe, ich nicht weiß, heißt das jetzt Herr oder G oder... Das ist ja kurios. Ohne dein Zutun, das passiert dann einfach Zutun. So. Ohne mein Zutun. Also ich kann das schalten. Ich kann dann entweder mit dir stottern, weil die Leute das nicht wollen, wechsle ich dann in diesen Slang. Aber du kannst Englisch. Das ist jetzt nicht irgendwie... Schulenglisch, also nicht perfekt oder sowas. Mhm. Und das Deutsche hört sich dann auch so an, wie wenn man das praktisch durch diese, ich nenne es Verwörterung, hört sich das so an, wie wenn du jetzt die englische Sprache wörtlich übersetzen würdest. Das und kann dir noch oftmals zwischendrin, oh, wie sagt man? Und dann ist schon so ein Slang ein bisschen mit drin. Mhm. Und es dauert unterschiedlich lange, manchmal eine Stunde, manchmal zwei, das kommt ganz drauf an. Und kann mitten im Alltag passieren? Wenn ich in einer Situation bin, wo ich überstresst bin, und das ist halt gerade mit dieser, also ich gehe da zur Physiotherapeutin, weil ich einen Unfall hatte, und wenn die halt jetzt so sagt, ja, jetzt stell dich mal auf die Zehenspitzen, dann geh wieder hinten auf die Fersen und dann noch rechts und links wechseln soll, und dann ist so diese Konzentration da unten in den Beinen, dass das eben passiert. Und was mich halt dann verwundert ist, wenn die eigentliche Übung dann schon rum ist, dann, dass das noch so nach anhält. Und warum ich da in diesem Englisch lande. Also ich war nie besonders gut in Englisch. Das klingt wirklich sehr, sehr kurios und ist wahrscheinlich für einen Gehirnspezialisten ein hochinteressanter Fall. Hast du dich mal mit, ich weiß gar nicht... Also ich war bei Neurologen, ich war ja auch in der Reha gewesen, aufgrund dieser Kopf-OP dann. Da war es zum Beispiel ganz kurios. Ich habe vorher der Kopf-OP noch mit einer Logopädin gesprochen, da war alles in Ordnung. Ich hatte keinerlei Symptome in der OP. Mhm. Eine Woche nach der OP fing es an, dass ich so stotternd gesprochen habe. Und dann blieb dieses Stottern eine ganze Zeit. Und ich habe dann, wenn jemand draußen war, halt versucht, so Leseübungen sowas zu machen, um praktisch mich da rein zu üben und das zu trainieren. Und dann war irgendwann, hatte ich keine Lust mehr so im Bett zu liegen, habe mich auf die Seite gelegt und habe gesagt, ach guck mal, wenn du auf der Seite liegst, kannst du ganz normal reden. Ach. Und habe ich dann so im 30-Grad-Winkel gesessen, dann war dieser englische Slang und habe ich senkrecht im Bett gesessen, habe ich gestottert. Das ist ja also wirklich ist völlig ganz schräg. Ja, es ist völlig schräg. Ich habe halt bis dato, ich ernte zwar immer große fragende Augen, aber es konnte mir noch keiner irgendwie so einen Anhalt geben, wo er sagt, jawohl, kenne ich von 25 anderen Fällen oder ja. So. Warst du denn bei so richtigen... Du hast eine große Plattform, vielleicht taucht da ja jemand auf. Ja, vielleicht. Warst du denn schon bei irgendwelchen Gehirn-Koryphäen, die das vielleicht... Nein, an so Koryphäen kommst du als normaler Kassenpatient gar nicht dran. Das stimmt schon, aber du bist jetzt sowas Besonderes, dass die wahrscheinlich dich gerne nehmen, wenn die wüssten, dass es dich gibt. Wahrscheinlich ein normaler Neurologe, ich will den Neurologen jetzt nicht zu nahe treten, der wird das gar nicht erklären können, was da los ist. Das ist ja extrem spezialisiertes Wissen braucht man dafür. Aber vielleicht hört uns ja jemand aus einer Klinik zu. Also genau, ich ist ja so ein ja, vielleicht Spezialist auf hohem Grade jetzt genau an deiner Sendung, weil er Nachtdienst hat. So zum Beispiel, oder vielleicht ein Mitarbeiter von einem Professor, der sich genau in diesen, mit solchen speziellen Fragen der Gehirnfunktionen beschäftigt. Also du hättest gerne Kontakt dazu, um das erklärt zu bekommen und vielleicht auch, dass man dir helfen kann. Ja, also ich versuche jetzt nochmal, habe ich aber gerade erst angefangen, mit einer Logopädin, weil ich einfach gerne so ein Helferchen hätte, wo ich sage, aha, jetzt ist es, jetzt meinetwegen sage ich, mache ich das und das und dann geht's wieder weg. Weil irgendwie, denke ich, ist eine Blockade da, dass der Körper nicht will, dass ich rede. Ja. Ich habe auch zum Beispiel, ich habe 2 Jahre nur flüstern können. Immer dann, wenn ich alleine war, konnte ich laut reden. In dem Moment, ich hatte ja auch schon mal bei dir angerufen, aber da hieß es dann ja, wenn ich nur flüstern kann, kann man sich mit mir nicht unterhalten, hatten sie natürlich recht. Ne? Ja, ich habe das dann immer versucht zu trainieren, gesagt so, du gehst jetzt da vorne und fragst die Leute nach der Uhrzeit. Habe ich zu mir selber laut gesagt. Und in dem Moment, wo der Kontakt da war, habe ich nur noch flüstern können. Und Wahnsinn. Der HNO hat gesagt, sie haben nichts, sie müssen nur wollen. Ja, ja gut. Aber dann jetzt sprichst du ja wunderbar. In dieser Hypochonder-Piste drin. Ich verstehe. Und das wird dann ganz schwierig, da wäre raus. Ja. Also, du hast deinen Fall jetzt gut und plastisch beschrieben. Deine Frage war klar, du suchst einen wirklichen Spezialisten, der sich damit auskennt. Und wir fragen jetzt hier ins Publikum, irgendwo in Deutschland oder wo auch immer, gibt es jemanden oder weiß jemand vielleicht jemanden? Und dann mailt uns das doch bitte unter domian@wdr.de und wir stellen den Kontakt zu Birgit her und würden dich dann anrufen, Birgit. Super. So, und dann drücken wir die Daumen, dass da irgendwie ein guter Hinweis jetzt kommt, okay? Okay, und dann hätte ich gerne noch ein Autogramm. Vielleicht. Sehr gerne, rufen wir dich gleich nochmal an, wegen der Anschrift. Ja. Tschüss, danke. Birgit. Alles Gute. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Marcel und Marcel ist 27. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marcel. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um Alkohol. Bist du alkoholabhängig? Ja, ich bin alkoholabhängig. Und ich habe auch jetzt schon 3 Entgiftungen dieses Jahr hinter mir. Ach du je, dieses Jahr schon 3 Entgiftungen? Ja, das ist eigentlich schon unserer Durchschnitt für einen Alkoholiker, also für manche. Wie lange bist du denn schon Alkoholiker? Ja, das ist schwer zu sagen und mir ist es auch erst seit kurzem bewusst geworden. Ich denke mal, so richtig bewusst, also seit 2009 trinke ich regelmäßig. Mhm. Mit 13 Jahren habe ich angefangen zu kiffen vorher schon und hatte auch schon eine Drogenpsychose hinter mir, aber mit dem Alkohol fing das erst 2009 an, so richtig zum Problem zu werden. Wie viel trinkst du denn so in deinen Hochzeiten pro Tag? Also in meinen Hochzeiten habe ich, bin jetzt seit 2 Wochen trocken, in meinen Hochzeiten habe ich eine Flasche Wodka am Abend getrunken und wenn ich mich ordentlich wegschießen wollte, dann auch gerne mal mehr. Mhm. Jetzt bist du seit 2 Wochen, sagst du, trocken. Ja, ich hatte jetzt meine letzte Entgiftung gehabt, die ich am 22. Oktober begonnen habe. Beschreib mal so eine Entgiftung. Was passiert da mit dir und dem Körper? Ja, also die Entgiftung, also der Alkoholentzug, der ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Man macht das im Krankenhaus. Ja, man macht das, viele machen das zu Hause, aber ich rate jeden nur, das im Krankenhaus zu tun, nicht alleine zu Hause. Wie viele Tage dauert das? Das ist unterschiedlich. Es wird dann halt immer der Blutdruck gemessen. Also in der Regel dauert der körperliche Entzug 4 bis 5 Tage. Mhm. Was passiert in dieser Zeit mit einem? Also viele haben Zittern. Mhm. Also dieses typische Zittern von Alkoholikern, wenn sie keinen Alkohol bekommen. Mhm. Ich hatte starke Schweißausbrüche und stark erhöhten Blutdruck und konnte halt nicht schlafen. Und gegen dieses Alkoholentzugssyndrom bekommt man halt Medikamente. Die das ein bisschen abfedern. Ja, eigentlich sind diese Medikamente schon so gut, dass der Alkoholentzug dort also ich habe Diazepam bekommen. Mhm. Und bei meinen ersten Entgiftungen habe ich Distraneurin bekommen. Mhm. Das sind beides Benzo-Opiate. Ja. Die einen dann helfen, mit dem Entzug klarzukommen, beziehungsweise, dass man keine epileptischen Anfälle oder keine Krampfanfälle bekommt. Ach so. Ist man denn versucht, man liegt im Krankenhaus, man ist ja nicht eingesperrt in dem Krankenhaus. Man geht da durch die Hölle für eine Weile. Ja. Geht's dir da mal durch den Kopf, Mensch, ich stehe auf und gehe runter zum Kiosk und hol mir eine Flasche Wodka? Ja, das ist oftmals der Fall. Aber das Kuriose ist ja, dass man dort in einem geschützten Umfeld ist. Das heißt? Man ist halt unter einer Käseglocke im Krankenhaus. Man hat seine Beruhigungsmittel, die man genommen hat. Mhm. Und es kommt ja auch immer darauf an, mit welcher Intention man da hingegangen ist. Mhm. Ich bin, das erste Mal bin ich freiwillig gekommen. Mhm. Und wenn man freiwillig dahin geht, dann ist es auch schon wieder eine ganz andere Geschichte, als wenn man unfreiwillig mit richterlichem Beschluss da ist. Du wurdest auch schon mit richterlichem Beschluss dorthin geschickt? Ja, wurde ich. Da habe ich versucht, mich wegzuschießen und ja, dann bin ich dort in der Fixierung aufgewacht und mit eingepisster Hose. Mhm. Und musste dann fragen, ob eine Fixierung gelöst wird, weil das Erste, was ich denken konnte, war eine Zigarette. Ich musste eine Zigarette haben. Das darf man. Man darf dann rauchen. Ja, dort gibt es Raucherräume. Ah ja. Mhm. Und ja, da war dann halt ein sehr, sehr netter Pfleger. Mhm. Die haben zwar die Pfleger dort tun meistens einen super Job. Ja, das glaube ich. Nur es ist halt so, dass die chronisch unterbelegt sind. Ja. Er hat mir die Fixierung dann gelöst, durfte mir in Intensivraum eine Zigarette rauchen. Mhm. Was schon für dich dann eine Erleichterung war. Ja, das war auch die menschliche Geste, dass man halt fixiert war, aber trotzdem noch, dass man trotzdem noch wie ein Mensch behandelt wurde. Verstehe. Das hatte ich, in einer anderen Entgiftung hatte ich das ganz anders. Wie war das jetzt bei der letzten Entgiftung? War die freiwillig? Ja, die war auch freiwillig, weil ich dort in eine Langzeitkur gehen wollte, eine Therapie. Mhm. Aber es hat leider nicht geklappt, weil es Probleme gab mit meiner Rentenversicherung. So, jetzt bist du ein paar Wochen raus, hast du gerade gesagt? Ja, eine Woche, also ungefähr, ja. 2 Wochen. glaube ich, was. Okay. Ja, vor einer Woche bin ich entlassen worden und das heißt, ich bin jetzt wieder in freier Wildbahn sozusagen und bin jeden Tag in Versuchung. Das wollte ich gerade fragen. Wie ist deine seelische Situation? Bist du in Versuchung? Ja, ich bin stark in Versuchung und ich habe mir jetzt, ich war heute wieder bei einer Sucht-Selbst-Gruppe. Und ich muss sagen, dass es halt schwer ist, weil überall wird man bombardiert mit Alkohol. Ich gehe damit jetzt so um, dass ich den ganzen Tag zu Hause bleibe und versuche, Scheuklappen aufzuziehen, bis ich endlich meinen Kostenbewilligungsbescheid für die Langzeittherapie bekomme. Das möchtest du unbedingt machen, weil du Angst hast, im Alltag wieder in die Versuchung zu geraten. Ja, genau. Ja. Hast du irgendeinen Beruf oder was gelernt oder einen Schulabschluss? Ja, wie gesagt, ich habe eine längere Geschichte mit Cannabis hinter mir. War dann, habe meinen Realschulabschluss mit Ach und Krach geschafft. War dann 2 Jahre arbeitslos und habe dann trotzdem noch geschafft, mein Fachabitur zu machen. Ja, immerhin. Ja, dann wieder arbeitslos und dann getrunken. Und ich mache jetzt eine Ausbildung, also eine kaufmännische Ausbildung. Ja. Also sind da schon Ziele, sind da schon da. Und du hast ja jetzt auch schon sehr viele Täler durchschritten und weißt wirklich, was es bedeutet, immer wieder in die Sucht abzustürzen. Ja, ich hatte sehr viele Rückfälle mit Cannabis. So, das wäre doch jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt zu sagen, ich werde nie wieder in eine Entgiftung gehen müssen. Ab jetzt verändere ich mein Leben radikal. Ich packe nie wieder eine Droge oder einen Tropfen Alkohol an. Denn das, was dann dein Leben sein würde, ist ein gutes Leben. Das, was hinter dir liegt, ist ein schlechtes Leben. Ja, ich habe ein Recht darauf, ein gutes Leben zu führen. Das, ja. Das habe ich jetzt auch begriffen. Weil du hast ein Recht darauf, aber du musst diese Chance auch am Schopfe packen. Genau. Ne? Das musst du mal. Du, das weißt du, muss ich gar nicht sagen. Du bist der Herr deines Glückes diesbezüglich. Ja, und deshalb möchte ich auch die Langzeittherapie machen und ich rate jeden Alkoholiker, auch das Problem auch anzugehen. Ich möchte jetzt endlich wissen, was ich habe. Ich habe jetzt akzeptiert, dass es eine Krankheit ist, dass es nicht ein Charakter von mir ist. Ich muss wissen, wie ich dieses Problem angehe. Und deshalb mache ich jetzt auch die Langzeittherapie, um Experte in meiner eigenen Krankheit zu werden. Ja, sehr gut. Das sind alles gute Voraussetzungen, Marcel. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du schaffst. Du musst es schaffen diesmal. Ja. Du darfst nicht wieder runterfallen in die Gosse. In der Gosse hast du genug gelegen. Ja, ich habe mich schon damit abgefunden, Hartz IV und Trinken. Ich meine, jetzt in der Zeit, wo ich die Drogen genommen habe, habe ich ja nicht gedacht, dass ich... Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe mich monatelang nicht gewaschen, weil es mir einfach egal war. Ja, siehst du mal, wie man verkommt, seelisch und körperlich. Monatelang nicht die Zähne geputzt. Ja. Die Folgen habe ich jetzt auch zu tragen. Ja. So, alles das darf nie wieder passieren. Ja, ich weiß, aber mein Hauptziel ist jetzt erstmal, die nächsten 24 Stunden keinen Alkohol zu trinken. Verstehe. So, Marcel, jetzt rufen wir dich, das möchte ich ganz gerne, rufen wir dich gleich nochmal an, wenn du damit einverstanden bist. Ja, bin ich. Sehr gerne, dann machen wir das. Und ich drücke dir die Daumen und lass uns so vereinbaren mit dem Spruch, nie wieder Gosse. Ja. Okay? Okay, ich bedanke mich für das Gespräch. Alles Gute, Marcel. Tschüss, Dankeschön. Du legst auf. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Dorothea und die ist 72. Guten Morgen, Dorothea. Guten Morgen, Herr Domian. Guten Morgen, Frau Dorothea. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Thema Sterbehilfe. Ah. Es geht ja, wie Sie wissen, schon lange Zeit über alle Talkshows, dass man eben wunderbar sterben kann und wie auch immer. Und man hat die Palliativstation und. Mhm. Aber in allen Talkshows wird immer nur darüber gesprochen, wie es den leider, muss ich eben auch nochmal sagen, leider so schwer kranken Krebspatienten geht. Mhm. Und mein, da macht man wunderbare Sachen. Ne? Es ist wirklich so. Mhm. Also ich könnte mir gerade noch mal so sagen, wenn ich heute einen Krebs hätte, dann wüsste ich, wo ich hingehe. Und das wäre wunderbar. Mhm. Palliativstation. Absolut. Bei mir in meinem Ort und so. Ja. Wunderbar. Sie haben ja auch damit viel zu tun gehabt, ja, in Köln wissen Sie das auch. Immer noch, ja. Also, es geht um was anderes. Es ist heute zum allerersten Male, das ist immer meine ganz große Kritik gewesen, andeutungsweise, muss ich leider sagen, weil Herrn Skobel im Preis hat gewesen, dass er gesagt hat, es geht auch um was anderes. Es geht, wenn man, sagen wir mal, die Zahlen zusammenzählt für die leider schwer kranken Menschen, ob jetzt eben mit Krebs oder so, man bringt ja auch manchmal so psychiatrische Themen rein. Und darf ich mal dazwischen fragen? Ja. Damit wir uns klar verstehen. Ja. Bist du eine Befürworterin der aktiven Sterbehilfe? Ja. Ja. Bist du also bei schweren finalen Erkrankungen? Nein, eben nicht. Sondern auch für was weil sonst die auch? Die schweren finalen Erkrankungen, die sind ja abgedeckt. Die sind genau über das alles abgedeckt. Ich spreche über das. Es gibt so viele Menschen, die im Alter einsam sind und grausam verlassen sind und Angst haben oder vielleicht auch kein Geld haben für. Ach so, und du plädierst dafür, dass diese Menschen sich auch mit Hilfe eines Arztes das Leben. Nein, nicht mit Hilfe eines Arztes, sondern dass sie dass generell die Möglichkeit wäre, dass Menschen, die in einer ganz, ganz großen Not sind dann dass eben sie die Möglichkeit hätten, eben auch sich zu verabschieden. Also das heißt, dass man ihnen einfacher entsprechende Medikamente zur Verfügung stellt. Die irgendwie und das sind wir natürlich bei dem ganz kritischen Thema mit der Euthanasie und das ist ja leider immer wieder in Deutschland das Thema und das berechtigt auch und so. Nur würden wahrscheinlich viele jetzt aufschrecken und würden sagen, nein, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist Sozialarbeit, sich um die Menschen kümmern und das ist eben nicht realistisch. Das wissen wir alle, das ist eben nicht realistisch. Du klingst so fachkundig. Was hast du früher? Ja, ich bin fachkundig. Was hast du beruflich früher gemacht? Ich war mal Ärztin. Ach, du warst Ärztin sogar? Ja. Ah, na gut, dann. Unter anderem auch für Psychiatrie. Ah ja, gut, dann reden wir ja mit einer wirklichen Fachfrau. Redest du? Also unter anderem, unter Nummer siehst du es ja, ich rufe aus Stuttgart an, das weiß, sieht man ja da. Also wir haben in Stuttgart die allererste Palliativstation in Deutschland gehabt. Ja? Ich glaube, das war hier in Köln, aber egal. Nein, das war ja eben nicht. Ehrlich? Genau, das ist der Punkt. Der Kölner war es nicht. Aber lass uns doch mein Nachfolger ist aus Köln, aber ich bin weder palliativ und der war auch nicht palliativ. Den kenne ich übrigens auch, den Nachfolger. Wie heißt denn der? Nee, das müssen wir ja hier jetzt nicht sagen, aber ist ja egal. Woher kennst du den? Ist auch egal. Ja, also aber ich weiß, wo er ist. Ja, aber lass uns nochmal auf deine These zurückkommen, die ja wirklich hochinteressant ist. Ja. Du sagst, Menschen, es gibt alte Menschen, die in einer derartigen Vereinsamung leben. Das ist es. Und das geht. Und die sollen die Möglichkeit haben, wenn sie sterben wollen, dass, auch wenn sie noch körperlich gesund sind, dass sie sterben können. Und das geht's eben, dass man immer sagt, also entweder musst du eine Depression haben oder musst du einen Krebs haben oder haben. Das ist eben nicht richtig. Das ist nicht richtig. Aber hast du nicht auch, ich meine, du weißt es ja dann auch aus deinem beruflichen Hintergrund, hast du nicht die Angst, dass da ein großer Missbrauch dann stattfinden könnte? Nein, glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht, ich weiß, das ist ja immer das Problem in Deutschland. Ich glaube nicht, dass das ist. Natürlich muss man das abschätzen, ob das irgendwie familiären Hintergrund hat oder so. In dem Moment, wo eine Familie dahinter steht, dann ist das kein Thema. Wie sollte das Prozedere sein? Wie sollten die Menschen an die tödlichen Medikamente kommen? Also meine Vorstellung wäre, wenn wirklich ein Mensch ganz alleine ist, keine Familie hat, keine Nachkommen, kein Hintergrund und gar nichts. Und wenn er, ich meine, das ist ja meistens eben so, dass sie das ja gar nicht denken können. Man müsse irgendwie das ermöglichen, dass jemand sich seine Tabletten verschaffen könnte. Ja, was heißt verschaffen? Per Rezept aus der Apotheke holen? Ja. Dorothea, sehr interessante These. Vor allen Dingen kommen von einer ehemaligen Psychiaterin. Leider können wir jetzt nicht weiterreden, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Aber wir haben es mal einfach so als Thema in den Raum geworfen. Ja. Vielleicht reden wir in den nächsten Tagen weiter darüber. Ja. Ich danke alles dir. Gute. Danke dir sehr herzlich und alles Gute wünsche ich auch. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Andreas Fulford. Morgen sind wir auch wieder da. Freie Themennacht, 1 Uhr Radio ist live. 1 Uhr wieder Fernsehen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.